herzlich willkommen zum Uncast Episode 478, 10 kleine Androiden. Ja, so ist es. Android 10 ist offiziell, das ist ein Thema heute. Ein Hammer, finde ich. Ja, ging dann doch recht schnell. In den News gibt es auch noch gleich mehrere Knaller. Ja. Ein China-Böller ist auch dabei. Ja. Und in der Community ging es auch recht rund, würde ich mal sagen. Also im positiven Sinne, ja, war viel los. Und die App der Woche, ein Spiel, aber eins, was mich so auseinanderreißt sozusagen. Ja, aber da komme ich dann später drauf. Gut, Android 10, ich weiß gar nicht, wie ich heute übrigens die Zeit einteilen soll, ja. Also letztes Mal war einfach viel zu lang, 1,5 Stunden, das war abartig, ja. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das diese Woche läuft mit dem Thema. Eigentlich könnte ich alles in 5 Minuten abhaken, aber ich kenne mich ja, ne, gerade bei diesem Thema Android 10. Also ich muss mich versuchen zusammenzureißen, ja, damit ich nicht zu viel quatsche darüber. Android 10 ist jedenfalls offiziell Pixel. Das Pixel und das Essential Phone ist, oder bei denen ist das Update bereits in Auslieferung und einige haben es schon erhalten, da komme ich auch später in der Community noch dazu. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich bin froh, dass ich da nicht dabei bin. Ja, naja, sagen wir mal, ich werde aber bald dabei sein, denn der Präsident von Honor hat bereits angekündigt, dass dass viele Honor-Modelle schon in den nächsten Wochen geupdatet werden. Und damit bin ich dann eben auch betroffen. Das Honor View 20 ist auch da mit von der Partie. Vielleicht habe ich ja Glück und Huawei tut es noch, also Honor ist ja Huawei, tut es noch ein bisschen verändern, bevor es dann letztendlich ans Gerät kommt, sodass meine gewohnten Funktionen auch weiterhin arbeiten und ich nicht mit einem Android-Gerät da stehen, das ich nicht haben möchte. Es ist so, dass Android 10 auch eine gute Seite hat. Einige gute Seiten, muss man schon sagen. Ja, je nachdem ist es natürlich auch eine Anwendungsgeschichte, ganz klar. Für den normalen Anwender, der jetzt nicht groß technisch versiert ist, der wird diese Anwendung durchaus oder diese Veränderung durchaus begrüßen. Es wird für den Normalo, glaube ich, noch etwas einfacher, abgesehen mal von diesem Digital Wellbeing-Kram. Es wird noch für einiges Kopfzerbrechen sorgen, aber die AI-Funktionen, die werden auch für viele Normalos jetzt dann auch interessant werden. Die wurden ja etwas ausgebaut, beispielsweise hinsichtlich den Notifications. Die sind jetzt also quasi direkt im Assistant integriert und können somit eben auch da interagieren. Ja, dass so Smart Replies etc. eben auch für Apps, die gar keine Funktion in der Art vorgesehen haben. Ja, beispielsweise Chat-Apps, verschiedene, ja, können dann eventuell mit dem Assistant, ja, in Anführungszeichen bedient werden. Ja. Ich sage deswegen eventuell, weil es noch immer noch nicht ganz klar ist bei dem Text, ob es eben auch in Europa so funktioniert oder ob da wieder etliche Funktionen nur in den USA zuerst mal rauskommen. Wie gesagt, ich selbst habe das Android 10 ja noch nicht, deswegen kann ich das selbst nicht ausprobieren. Ich habe aber meinen Assistant komplett deaktiviert und deswegen würde ich das nicht nutzen können. Ich bin da auf den Assistant eines anderen Anbieters aufgesprungen und mehrere Assistants brauche ich nicht. Ja, für einige ist der Dark Mode interessant, mehr sage ich dazu nicht. Das ist offenbar ein großes Thema bei einigen und keine Ahnung, was das dann eben für den Massenmarkt bedeutet. Ich würde mal sagen, den meisten ist es vollkommen egal. Ja, für die ist Design eh nur sowas, Hauptsache es bleibt gleich. Möglicherweise werden da einige sich ärgern, vielleicht aber auch nicht. Und letztendlich bei den größten, bei den Platzhirschen Huawei und Samsung, die haben ja sowieso ihre eigene Design Language. Also da ist es vollkommen wurscht, ob da jetzt Google einen Dark Mode bringt oder nicht. Den eher Kunden werden genau dasselbe sehen, was sie schon die ganze Zeit gesehen haben. Alles andere wäre verrückt, wenn die das machen würden. Maximal gibt es da eine Option dazu, davon, dass man eben zum Beispiel auf diesen neuen Modus umschalten kann. Aber bei einigen Modellen oder bei vielen von diesen Firmen gab es dieses Theming ja sowieso schon. Ja, okay. Wie auch immer. Security und Privacy hingegen, das ist eine Geschichte, die ist deutlich besser und wichtig, aber eben auch kontrovers bei Android 10, zumindest aus Sicht von den professionellen Benutzern, denn die kriegen einiges an Funktionen jetzt abgenommen. Das geht hier in zwei Etappen. Android 11 wird massiv die Nutzerfreiheiten einschränken. Bei Android 10 fängt es jetzt eben an damit. Einiges wird eingeschränkt. Der Vorteil davon ist natürlich, dass das Gerät abgesicherter ist, also quasi sicherer ist als die Vorgängermodelle. So ist zumindest die Hoffnung. Ich gehe auch davon aus, dass zumindest bei einigen generellen Problemen, die eben durch diese Möglichkeit der vollständigen Kontrolle des Nutzers auftauchen, dass die dann eben natürlich eingeschränkt werden. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite werden Profi-Nutzer das sicherlich nicht so besonders prickelnd finden, wenn sie jetzt einige Funktionen nicht mehr nutzen können. Und so warnt dann eben auch beispielsweise schon, warnen dann schon einige Tech-Medien, beispielsweise, wenn man Cross-Device-Clipboard-Sync machen möchte, ja, knallhart davor, bitte updatet nicht auf Android 10, schon könnt ihr das nicht mehr nutzen. Ja. Auch Artem Rusakowski hat hier geschrieben auf Twitter, das ist die schlimmste Änderung Android 10, Apps verlieren den Clipboard-Access komplett. Ja. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel, ich meine, man hat jetzt gesagt, okay, der Clipboard-Sync, der wird uninteressant sein, aber Apps verlieren Zugriff zu dem Clipboard. Ja. Und das kann für etliche Apps eine massive Einschränkung bedeuten. Auch hier sind noch Fragen offen, die erst ausgetestet werden müssen. Was ist zum Beispiel mit dem Passwortmanager? Ich habe ja Passwortmanager drauf, ja. Und der speichert eben im Clipboard das Passwort und nach wenigen Minuten löscht er das Passwort auch wieder, so dass das Passwort nicht für ewig oder bis zum nächsten Löschen im Clipboard braucht. Frage 1. Funktioniert es, kann meine App dann das Clipboard beschreiben und kann dann die App auch ein Löschen veranlassen? Und da ist zumindest beim Letzteren ein riesiges Fragezeichen drin und ich gehe leider davon aus, dass bei Android 10 mein Passwortmanager kein Passwortmanager mehr, der eben das machen kann, hier das Passwort ins Clipboard schieben kann, dass die noch funktionieren. Wie dann das gehandhabt wird, ob es dann okay ist, wenn man das manuell anstößt oder nicht, das wird sich auch noch zeigen. Wenn nicht, wäre das eine absolute Katastrophe für mich. Und für jeden, der irgendwelche Passwortmanager nutzt, denn dann könnte man kein Passwort mehr in ein Clipboard einspeichern und dann ist ein Passwortmanager vollkommen sinnlos geworden. Ja, also ich kann das ja nicht abtippen vom Bildschirm auf eine andere Maske, dann brauche ich auch keinen Passwortmanager. Vollkommen sinnlos und lauter solche Sachen, ja, ist schwierig. Und Artem schreibt dann auch hier gleich, meine Produktivität ist deswegen massiv beeinträchtigt worden, ja, und es gibt noch nicht mal eine Google-sanktionierte Alternative, das heißt also, sprich die Sachen, die quasi dann trotzdem irgendwo zum Download bereitstehen, obwohl Google das nicht mehr zulässt, ja, außerhalb vom Play Store zum Beispiel. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll, ja. Und deswegen bin ich da noch sehr skeptisch, ja, was das anbetrifft, was Android 10 anbetrifft. Ich glaube, das war noch nie so schwierig, hier sich zu freuen drauf. Nichtsdestotrotz, ja, das neue Android 10 hat auch seine aufregenden Seiten beispielsweise, wobei auch das hier so ein zweischneidiges Schwert ist, weil ich mich da grundsätzliche Sachen mal wieder frage. Ja. Man hat es ja auch schon gesehen, ich sag's auch ganz knallhart mal, bei dem Original Pixel, ja, da war beispielsweise das Problem mit dem wenigen Speicher, beim Pixel 2 auch, ich konnte es nicht glauben, und da hat ja Google auch immer wieder im Android rumgepfuscht, so dass das ganze Android ausgelegt war auf Low-End-Geräte, sage ich knallhart, ja. Sprich, das Speichermanagement war unter aller Sau. Zum Glück haben Firmen wie Huawei, OnePlus, Xiaomi, ja, und glaube ich auch Samsung, die dann hier Eingriffe vorgenommen haben, damit Android wieder für High-End-Geräte vernünftig nutzbar ist und dass auch die Sachen ausgenutzt werden können. Und da habe ich nämlich die Bedenken, dass Google wieder den Weg geht, weil sie eine Krücke haben, eine absolute Krücke verkaufen werden für 2019, ja, am Jahresende, nämlich das Pixel 4, dass hier wieder massiv ins Android eingegriffen wird, nur damit das eigene Gerät gut läuft und die High-End-Geräte werden da nicht berücksichtigt, da werden eben die Speicheroptimierungen nicht für High-End ausgelegt, sondern für Low-End, und das finde ich echt traurig, sowas. Ne? Auf der anderen Seite hat das auch wohl einen Vorteil, beziehungsweise umgekehrt, ja, der eigentliche Vorteil kann deswegen auch zum Nachteil kommen, weil die Optimierungen, die jetzt gemacht werden, darauf hindeuten, oder gemacht wurden in Android 10, darauf hindeuten, dass Google lieber mit Low-End-Hardware arbeiten will, als mit High-Tech-Geräten. Und das sieht man hier zum Beispiel darin, dass Games, ja, auf schwächere Hardware tatsächlich besser laufen als mit dem Vorgängermodell. Also mit Android 9 beispielsweise, ja. Das wird mit verschiedenen Sachen gemacht. Hauptsächlich läuft es über das OpenGLES, ja, und da läuft eben viel über die Phone GPU jetzt, was ja einmal nicht schlecht ist, ja. Und wo ich dann eigentlich sagen würde, ja, das ist doch toll, das ist doch super, wenn das optimiert wird, ja, für Gaming, ja. Aber da bleibt eben jetzt die bange Frage, wird es optimiert hinsichtlich Low-End-Hardware oder werden davon dann auch High-End-Geräte profitieren? Denn manchmal beißt sich das durchaus, wie zum Beispiel der Speicherplatz das Speicherplatzmanagement, ja, was für Low-End-Geräte da gut ist, ist für Hightech-Geräte absolut übel. Ja, wenn schon bei 1 GB Hauptspeicherverbrauch, ja, hier in Modi geschalten werden, dass dann eben zwar für ein High-End, für ein Low-End-Gerät weniger geswappt wird, ja, aber für ein High-End-Gerät, ja, wo das bei 6 GB erstmal anfängt, ausgelastet zu werden, so langsam und 8 GB zur Verfügung hat, dass da dann eben der Speicher gar nicht mehr ausgenutzt wird, weil das schon lange vorher in einen anderen Modus geht. Und ich weiß auch nicht, was da sich Google dabei gedacht hat und ob das eben jetzt bei Android 10 genauso ist. Hinsichtlich dessen sind auch schon im Netz einige Bedenken geäußert worden. Ja. Man hat einen sogenannten Angle Support, ja, und da kann man verschiedene Settings machen. Also man kann den OpenGL-Treiber auswählen. Einmal Default, dann Angle und Native. Und vielleicht kann man da noch ein bisschen was drehen, dass da High-End-Geräte dann eventuell auch ausgenutzt werden. Was aber auf jeden Fall gut ist, Android 10 wird eine höhere Qualität haben bei Audio und Video. Und zwar auf Software-Ebene. Natürlich betrifft das nicht die Hardware. Die kann man nicht besser machen, einfach so mit einem Android-Update. Ja. Aber durch verbesserte Codecs beispielsweise, verbessertes Decoding und Encoding im System kann auf jeden Fall dann noch einiges rauskommen, ja. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, beispielsweise MP3, ja, die neuen Codecs, wenn man die vergleicht mit den alten Codecs, immer noch kompatibel, ja, funktioniert immer noch gleich, aber schon allein durch das verbesserte Encoding, ja, und die besseren Decodings, zwar auf alten Geräten hört sich das immer noch schlechter an, vielleicht ein bisschen besser, ja, als auf vorher auf den alten, aber hört sich schlechter an als auf den neuen Geräten. Warum? Weil der Decoder eben auch effektiver arbeitet und da mehr herausholt. Und solche Codecs, die werden ja permanent weiterentwickelt. Ja. Und wenn dann eben so ein Update wie Android 10 kommt und die haben neue Codecs, dann ist das richtig gut. Zusätzlich natürlich muss man ja auch bedenken, dass es heutzutage sehr komplizierte, umfangreiche Codecs gibt, die mit verschiedenen Übertragungsstandards arbeiten, zum Beispiel auch über Bluetooth, ja. Also so ein LDAC, was Sony zum Beispiel benutzt, ja, ist ja dafür da, dass High-End-Audio über Bluetooth auch übertragen werden kann. Das funktioniert sehr gut, aber auch hier gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, dass so etwas verbessert werden kann. Und wenn Android 10 eben davon Gebrauch macht, ist es eine tolle und spürbare Verbesserung, die dann eben quasi für lau durch das Update gebracht wird. Und das ist was Schönes. Genauso sieht es aus im Videobereich. Ja. Im Videobereich wurde HDR10 Plus eingeführt. Ja. Und das ist eine deutliche Verbesserung für die Geräte, die das hardwaremäßig eben unterstützen können. Ja. Wird es eine unglaubliche Verbesserung geben, weil dass die Videos beispielsweise auf dem Screen jetzt deutlich besser aussehen können, ja, und das ist eine Sache, das wird viele, denke ich, auch begeistern dann, wenn dann tatsächlich was zu sehen ist, ein Unterschied zu sehen ist in der Qualität und HDR10 Plus, diese dynamischen Profile, die machen da schon einen großen Unterschied. Funktioniert, wird nicht mit allen Geräten jetzt eine deutliche Besserung zu sehen sein, aber schon alleine die Tatsache, dass die eben da dieses integriert haben, wird einiges an Qualität bringen. Wie gesagt, manchmal weniger, manchmal mehr, so sieht's aus. Außerdem ist jetzt AV1 implementiert, ja, bei Android 10, der ist, ist das, ja, was soll man das sagen? Vielleicht könnte man am besten sagen, die lizenzfreie Alternative, ja, zu H265. Und die kann weniger, also mit höherer Datenkompression, ja, gleiche Qualität erreichen. Das bedeutet also auch, dass weniger Daten gestreamt werden müssen. Ja. Allerdings ist da auch natürlich nur dann etwas zu, ja, oder was besser, wenn auch das Ausgangsmaterial eben in AV1 vorliegt. Und das ist ja immer auch das große Problem. H265 ist zum Beispiel in den Honor- und Huawei-Geräten integriert. Das kann man auswählen. Jede Kamera kann dort auch statt im H264 auf H265 aufnehmen. Was mache ich? Ich nehme auf H264 auf, weil kaum Geräte und das unterstützen. Das heißt, ja, ich kann es auf dem Computer angucken, ja, ich kann es auf meinem Smartphone angucken, nein, ich kann es nicht auf meinem TV angucken, weil der Player kein H265, sondern H264 kann. Und das ist eben auch wieder ein Problem. Da nützt auch AV1 dann eben nichts mehr. Schade, immer wieder das Problem, was man bei sowas hat. Aber immerhin, es ist vorhanden und soweit ich weiß, nutzt YouTube AV1 und von daher wird man auf jeden Fall bei YouTube-Videos eine deutliche Verbesserung eben merken können. Also das sind zum Beispiel zwei Sachen, die bei Android 10 positiv auffallen. Was bei mir negativ auffällt, aber das ist rein, also das ist eigentlich vollkommen unwichtig, aber ich finde, es ist bezeichnend, ja, wie die Statue, die neue aussieht bei Google, ja, werden ja immer so Statuen aufgesetzt, ne, aufgestellt und dabei da das Oreo-Männchen, ne, beispielsweise und der die Torte, ja, und die Donuts, alles liegt dort rum vor dem Hauptquartier von Google, ja. Und jetzt ist natürlich noch was dazugekommen, ja, die Zahl 10, also wirklich Ziffern 1 und 0, ja, und damit es nicht ganz so langweilig ist, hat man eben noch diesen grünen, diesen komisch grünen Android-Plop, das Gesicht da hinzugefügt in die 0, ja, eine blasse Farbe, ein blasses Grün, ja, fast schon Mintgrün, und in der schnöden 10, und ich finde das, und um die Qualität, das sieht man hier auch ganz deutlich von der Statue, ist unter aller Sau. Ja, das ist also, die ist schlecht gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bezeichnend für Android 10. Android 10 ist ein schönes Standard-Verbesserungswerk, ja, so wie man es erwartet hat. Aber jetzt ist es Fließband. Ja, so kommt das rüber. Also der Geist von Android ist mit Android 10 gewichen. Nicht nur die Süßigkeiten sind weg, sondern auch der Geist ist weg. Jetzt haben wir ein gutes, stabiles Betriebssystem, das genauso langweilig ist wie iOS. Toll. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und kommen jetzt auch zu den News. Google führt heimlich 7 Tage App Review ein im Play Store und die Entwickler sind baff, tatsächlich. Es wurde letzte Woche schon mal angesprochen, da wurde Google beschuldigt, das eingeführt zu haben. Google hat zuerst über einen Sprecher mitteilen lassen, nein, das ist nicht so. Ja, es gibt keine generellen Reviews und jetzt ist rausgekommen, doch es gibt diese Reviews, ja. Und Google hat jetzt eingeräumt, dass tatsächlich auch hier bis zu 10 Tage, das war am 3.9., haben die das gesagt, nachdem sie das zuerst widersprochen haben, nein, das ist nicht so, wurde jetzt am 3.9. eingeräumt, ja, Reviews können bis zu 7 Tage dauern. So Leute, also, ist vorbei mit den mit dem freien Play Store. Es gibt jetzt 7 Tage Review. Ja, und ich glaube auch, dass Google hier weiterhin sehr offen ist, also sehr, sehr, also nicht so kleinlich hier agiert, aber es gibt ein Review und damit können auch Updates verzögert werden. Auch hier ist natürlich die Angst vor der Sicherheit eine Sache. Und ja, es kann auch mit solchen Sachen zusammenhängen, dass in der mittlerweile mehrere hundert Apps gesperrt wurden und man gemerkt hat, okay, die sperren die Apps, die melden sich als neuer Entwickler an und laden diese Apps mit anderem Namen, anderem Icon wieder hoch, sind die gleichen Apps. Ja, und dann geht das Katz-und-Maus-Spiel los. Und dass das dann eben gestoppt wird, da kann eben so eine Frist eben helfen. Das heißt, die können dann gucken, nee, das ist genau die gleiche App. Die veröffentlichen wir nicht und fertig. Ansonsten wären die erstmal da. Ja, von daher kann ich es verstehen, aber gutheißen kann ich das nicht. Denn das bedeutet, dass es jetzt, ein tiefer Einschnitt in die Funktionsweise des Play Stores gibt. Zum Glück gibt es noch F-Droid und andere. Ja. Ich glaube, der Huawei App Store ist auch nicht groß kontrolliert, weil ich dort schon Apps finde, wo ich denke, hoppla, wie kann das sein? Ja. Okay. Tja, und der erste Kracher, der dann die Woche reinkam, außer Android 10 natürlich, ich meine, Android 10 ist auch ein Kracher und trotz allem Negativen, was ich eben angesprochen habe, bin ich natürlich auch ein bisschen gespannt, wie die Vorteile sind. Ja, ich meine, man kann ja immer alles man kann das Glas immer halb leer und halb voll sehen, also sicherlich sind da einige interessante Sachen drin, aber der zweite Kracher die Woche war dann auf einmal, ja, ist der da, der Fire TV Cube, die Soundbar und auch noch ein TV-Gerät, zwei TV-Geräte in Deutschland, ja. Bisher war das ja so, dieser Fire TV Cube, der war nur erhältlich in den USA. Jetzt ist der auch hier und, was ist das? Also das ist ein Fire TV mit integriertem Amazon Echo, also ganz normal, ja, interagieren, wie man kennt, ne? Schalte Licht ein, schalte Fernseher ein und schalte Fernseher aus, das geht jetzt mit dem Fire TV Cube, genau, und so weiter, kostet 119 Euro, was durchaus okay ist, wenn man das bedenkt, dass man Fire TV und ein Amazon Echo hat. Anders als das Fire TV, wenn ihr jetzt sagt, ja, Moment mal, das Fire TV hat auch solche Echo-Funktionen drin. Ja, aber da braucht ihr die Fernbedienung und da müsst ihr einen Knopf drücken und spricht dann in die Fernbedienung rein. Das hat nichts mit der normalen Funktionsweise von einem Echo zu tun. Und das Teil ist ein normaler Echo plus Fire TV direkt an den Fernseher angeschlossen. Nicht nur das ist jetzt auch die verbesserte Version davon, Leute. Also das ist nicht die alte Version, die es bisher in den USA immer gab, sondern das ist tatsächlich die brandneue Version und da muss ich gerade mal gucken, da gab es nämlich eine schöne Übersicht von den Unterschieden. Moment mal, gucken wir mal schnell. Moment, da muss man genauer gucken. Ja, genau, denn dieses Teil hat, der neue hat nämlich einen Hexacore Prozessor und bietet damit eine sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Es wird einiges auch lokal auf dem Gerät ausgeführt. Hat nicht nur 4K, sondern auch HDR10 und dazu natürlich auch die Version Dolby Vision und HDR10 Plus, je nachdem. Und bei Netflix wird sofort Dolby Atmos unterstützt auch. Ja, coole Sache. Und es gibt auch eine Partnerschaft übrigens mit dem Sender Eurosport. Der wird die Olympischen Spiele in Tokio in 4K ausstrahlen, sodass man wenigstens etwas mal hat in 4K. Ne? Und insgesamt ist es eine ganz interessante Geschichte. Und vor allem, es kam für mich relativ überraschend, ja. Es gibt auch hier, Moment, da muss ich gerade mal gucken, ob das mit dabei ist. Ja, genau. Schön ist, dass es auch einen Ethernet-Adapter gibt. Der ist mit dabei, genau wie eine IR-Verlängerung. Ja. Das Netzteil, die Batterien natürlich und die Multifunktionsfernbedienung, auch natürlich mit der Lautstärkeregelung. Das finde ich mit dem Ethernet-Adapter sehr gut. Damit ist nichts Negatives, gibt es nichts Negatives zu sagen hier. Denn im Prinzip macht man, also hier ist eine WLAN-Funktion drin, aber bei solchen Geräten, die so viel Daten übertragen, empfiehlt sich natürlich immer eine Ethernet-Verbindung. Und damit ist es möglich, man schließt diesen Adapter einfach an den Micro-USB-Anschluss hinten an und kann dann eben auf Ethernet zugreifen, voller Geschwindigkeit, kein Problem also. Und damit sollte doch alles geregelt sein. Ja. Ja, die Hexacore, 16 GB Speicher ist übrigens noch drin, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, das ist deutlich mehr als zum Beispiel das normale Fire TV hat. Von daher kann man auch einiges ablegen auf dieses Gerät. Und für die Zukunftssicherheit dürfte da dürfte es kein Problem sein. Man muss sich mal vorstellen, ich habe den Original Fire TV, also das Original Fire TV Teil, was rauskommt. Ja, das hat jahrelang hier brach gelegen. Jetzt habe ich es wieder genutzt an meinem TV. Und das wird also jeden Abend genutzt. Und da kommt wirklich aktuelle Updates, ja, der Hammer kann alles machen, wie mit den neuen Fire TVs und das Ding ist viele, viele Jahre alt, ne? Das muss man sich mal vorstellen, also da lässt sich jedenfalls Amazon nicht lumpen mit den Updates hier für diese eigenen Geräte, da gibt es absolut nichts dran zu deuteln und wenn das hier auch diesem Fire TV Cube bevorsteht, so eine lange Update-Phase, dann kann man sagen, braucht man überhaupt sich keine Gedanken zu machen und die Zukunftssicherheit ist absolut gewährleistet bei diesem Teil. Gut, dann gibt es noch etwas, was mich auch gewundert hat, das muss ich jetzt auch mal hier noch abrufen, das ist eine Fire TV Bar, ja, das ist, Moment, genau, das nennt sich, glaube ich, Nebula Soundbar Fire TV Edition. Ja, genau. Und das ist ebenfalls original, also direkt von, also mit offizieller Amazon-Unterstützung. Ja, zählt also offiziell als Fire TV-Teil. Das ist schon nicht schlecht. Eine Soundbar quasi mit integriertem Amazon Echo. Und auch das ist eine schöne Geschichte. 209 Euro kostet es. Da übrigens, ja, habe ich gesagt, gell, der Fire TV Cube kostet 119 Euro, was relativ gut ist, genau. Die Soundbar 209 Euro, das finde ich schon ein bisschen happig. Natürlich, klar, ist da entsprechend die Soundqualität auch ziemlich gut. 4K HDR 2.1 Channel, integrierter Subwoofer, die Sprachsteuerung eben durch Amazon Echo. Das wird versprochen jedenfalls. Ich finde, das ist auch eine gute Erweiterungsmöglichkeit für bestehende Systeme. Ist auch ein optischer Digital-Ausgang vorhanden und Verbindungen auch Eingänge, USB, HDMI natürlich und AUX. Anschluss ist ebenfalls vorhanden, sodass man sowohl analog als auch digital Geräte anschließen kann. Damit sollte eigentlich auch diese Integration in zum Beispiel ein bestehendes Soundsystem nichts im Wege stehen, aber ich denke, dass es hauptsächlich die Leute anspricht, die eben sagen, nee, also ein komplettes 5:1 Soundsystem möchte ich nicht haben. Mir reicht es, ein 2,1-Kanal-System, ja, und das ist schon okay. Also im Prinzip ist es hier drin, zweimal 3 Zoll Subwoofer mit 30 Watt, zweimal 1,5 Zoll Vollbereich Lautsprecher mit 20 Watt, zweimal Bassports, ja, und eine Ausgangsleistung insgesamt von 100 Watt. Das sollte eigentlich mehr als genug sein, ja, für TV zu gucken, ja. Und wie gesagt, wenn man eben keine große 5.1-Anlage aufbauen will, die ja auch sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Gut, das war einmal. Und dann gab es noch eine Bombe im Amazon-Bereich. Ja, Wahnsinn. Und zwar die TV-Geräte von Fire TV mit Grundig zusammen haben die das gemacht. Also die, ich sag ganz einfach, die Amazon-Fernseher, ja, gibt es einmal mit 40 Zoll und einmal mit 65 Zoll. Ja, das ist schon nicht übel. Wow. Es gibt auch eine 32 cm Version und eine 43 Zoll Version, also alle von Grundig. Genau wie der 55 Zoll Fernseher. Also für alle Größen gibt es da was. Ich gehe mal hier auf den großen 65 Zoll. Der kostet sage und schreibe nur 699,99. Richtig cool. Ultra HD Gerät gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Dabei ist nur der kleine Rahmen außenrum hier betroffen davon. Das meiste ist ja Bildschirm. Ja. Auch hier ist das Fire TV quasi integriert im Fernsehen und damit auch natürlich die Amazon Echo-Funktionen. Fernbedienung, ganz klar. Auch hier die Alexa-Funktion mit integriert. Ich finde es gar nicht so schlecht, also was da jetzt gezeigt wird, ist schon fantastisch. Ja. Und ich denke, das wird hier dem Amazon Echo weitere Felder erschließen, wo es dann eben auch noch populärer wird. Ich meine, Amazon ist mit seinem Echo doch sehr stark vertreten, natürlich, ganz klar. Und das könnte hier auf jeden Fall nochmal einen Push nach vorne geben. Man darf also gespannt sein, wie sich das entwickelt und wie das bei den Kunden auch ankommt, diese TV-Geräte. Ich meine, klar, TV-Geräte kauft man ja nicht nur jetzt wegen diesem Fire TV, sondern da sind ja auch noch andere wichtige Dinger drin. Von daher steht und fällt natürlich alles mit der Qualität des Gerätes an sich auch, Bildqualität, ja, und so weiter. Aber so von den grundsätzlichen technischen Daten sieht es schon mal gut aus. Ja. Ich bin der Meinung, dass bei dem Preis durchaus die Leute das positiv auffangen können. 3 HDMI-Anschlüsse, mehrere USB-Anschlüsse für verschiedene Geräte, 2 USB-Anschlüsse, genau, für Festplatten, Sticks und so weiter. Denn da sind natürlich auch vollständige Player mit drin. Übrigens gibt es direkte Tasten für Prime Video, Amazon Prime Video, für Netflix, The Zone und TV Now. Ja, quasi einzelne dedizierte Tasten dafür. Und die Fernbedienung ist natürlich eine normale TV-Fernbedienung, aber man sieht die Verwandtschaft, es ist quasi, die Alexa-Fernbedienung ist quasi damit integriert. Ja, auch das ist eine gute Lösung. Ethernet-Anschlüsse ist natürlich auch vorhanden. Klar braucht er das TV-Gerät auch, um eben hier eine Verbindung zustande zu bekommen. Ja, so sieht es aus. Und damit, denke ich, hat jetzt Amazon ein richtiger Front aufgebaut mit Geräten, was jetzt in Deutschland kommt. Und dass alles in Deutschland auch gleich verfügbar ist, ist schon positiv zu erwähnen. So, der nächste Verlauf endet in einem Kracher. Ja, aber das möchte ich jetzt mal in so einem ganzen Block zusammenfassen. Ja, als Huawei-Blog. Ja. Also Huawei berichtet von massiven Störungen durch die USA. Anfang der Woche haben die das gesagt. Die New York Times hat es auch geschrieben. Da wird gesprochen, ja, davon, dass die USA verschiedene Tools und skrupellose Methoden anwendet, um Huawei überall zu schaden, wo es nur geht. Man spricht von Drohungen, die gegenüber Huawei und den Mitarbeitern gemacht wurden, Behinderungen, also richtige Anfeindungen, ja, und auch falsche Beschuldigungen. Man sendet FBI-Agents zu Wohnungen von Huawei-Mitarbeitern, ja, unglaublich, und terrorisiert quasi die Huawei-Offiziellen und Mitarbeiter und auch andere Stellen mit fadenscheinigen Beschuldigungen und ja, also sprich mit Gestapo-Methoden wird gearbeitet, ja, um die einzuschüchtern und fertig zu machen, sozusagen. Und wenn diese Anschuldigung der Wahrheit widerspricht, ist das ein Riesenskandal. Da muss ich ganz klar sagen, das ist eine traurige Geschichte und von daher kann man nur Stinkefinger Richtung USA zeigen, ja, und muss sich da natürlich auch wehren, dass sowas nicht Fuß fassen kann. Also ich bin entsetzt. Ich dachte, die USA könnte nicht mehr tiefer rutschen, aber es geht wohl doch. Ja. Nun, wie auch immer, Huawei hat sich da nur, zumindest Huawei China, nur am Rande beeindrucken lassen. Die Mitarbeiter tun mir natürlich leid, aber nichtsdestotrotz ist der Kirin 990 5G oder 5G tatsächlich momentan in aller Munde, auch in der US-Tech-Presse, denn der zerbröselt den Snapdragon 955 Plus geradezu mit mehr als dem doppelten Score, dass der 855 Plus auf die Kante bringt. Unfassbar, ja. Der 9905G ist ja eine Weiterentwicklung vom 990 und der kommt beim Mate 30 Pro zum Einsatz, während beim normalen Mate 30 nur der Kirin 990 normal, der auch gut ist, ja, aber eben der 5G ist durchaus nochmal eine ganze Ecke schneller, denn der hat auch eine andere hat auch andere Leistungsstrukturen, sage ich gleich noch was dazu. Jedenfalls hat der Snapdragon 855 Plus eine Score von 24.652 erreicht und der High Silicon Kirin 995 5G hat 52.403 erreicht, damit eben, wie gesagt, mehr als doppelt so viel Power. Irre, geil, kann ich nur sagen. Übrigens interessant ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesprochen, es gibt ja einen neuen Mitbewerber, Unisoc nennt er sich, ja. Unisoc Tiger T710 ist an Platz 2 übrigens. Der Snapdragon 855 Plus ist nur am Platz 3. Nämlich auch der Unisoc ist, wenn auch nur geringfügig, schneller als der Snapdragon 855, aber der Kirin 990 haut alles weg. Und zwar massiv. Geradezu erniedrigend für den 955 Plus. Und wir reden, wie gesagt, hier vom Plus. Ja, also vom Plus 855 Plus. Und da muss ich sagen, heiliges Blechle. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sage jetzt noch was zu den Daten von dem Prozessor, damit auch die Unterschiede zwischen dem 990 wisst. Also der die CPU ist generell schon mal schneller als beim 990, während beim 990er unter anderem zweimal A76 mit 2,9 GHz eingesetzt wird und viermal A55 mit 1,86 GHz arbeitet beim 990 5G zweimal Cortex-A76 mit 2,36 GHz und viermal mit den A55 mit 1,95 GHz, also schon mal höher getaktet. Außerdem hat die NPU zwei große Kerne und einen kleinen Kern, während die der Kirin 990 nur ein großer Kern und ein kleiner Kern hat. Auch hier eben eine deutliche Steigerung. Und dieser NPU ist es wohl auch zu verdanken, dass so hohe Werte erreicht werden können. Denn im Prinzip hier verdoppelt sich quasi die Leistung des NPU nahezu. Und das ist eine Riesengeschichte. Hammerhart, was da losgeht. Und man kann sich wirklich freuen auf den 19. September, wenn eben das Mate 30 und das Mate 30 Pro dann eben vorgestellt werden. Das wird eine schöne Sache. Ich bin echt gespannt, was da dann zu sehen ist. Ja, und auch das Honor View 30 wurde jetzt bestätigt offiziell, dass das mit einem Kirin 990 ausgeliefert wird. Ja, auch das ist eine tolle Nachricht. Der 990 ist natürlich auch sehr, sehr performant. Und da muss man sagen, dass das V30, ja, hier mit dem Kirin 990 ausgeliefert wird, ist eine fantastische Neuigkeit, denn damit wird es wohl wieder so sein, dass ein sehr günstiges Gerät volle Power mitbringen kann, was ein Flaggschiff heutzutage bringen muss, ja, wann genau das View 20, View 30, ja, heißt ja V30 in China, View 30 wird es dann bei uns heißen, Honor View 30, der Nachfolger also von meinem, wann der rauskommt, weiß man noch nicht genau, natürlich, klar, so lange ist ja das View 20 auch noch nicht auf dem Markt, aber trotzdem muss ich sagen, beruhigt, dass da nicht ein kleinerer Prozessor eingesetzt wird. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet von Honor. Die veralbern ihre Kunden jedenfalls nicht. Huawei liefert auch einige, oder ich komme noch fast zu was an. Naja, obwohl, ich lasse jetzt mal den Kracher raus. Ja. So, nachdem das alles schön gesagt wurde und so, auf einmal. Nächsten Tag, ja, das war glaube ich gestern dann, ja, genau, oder war es sogar noch heute Nacht oder heute Morgen war es glaube ich, genau, ja, kam dann die Bombe, ja, der China-Böller. Huawei Mate 30, offiziell bestätigt, wird nicht mit Play Store oder Google Apps ausgeliefert werden. Es gab ja letzte Woche schon die Aussage von Google, dass sich diese 90-Tage-Beschränkung nur bezieht auf Geräte, die bereits ausgeliefert sind, ja, und nicht auf ganz neue Entwicklungen, die jetzt erst rauskommen. Und damit wäre das Mate 30 abgekapselt von Play Store. Und von Google Apps, weil das nicht mehr legal ist, ja, weil die Gestapo, Entschuldigung, weil die USA eben hier gesagt hat, nee, das dürfen die nicht mehr machen, die bösen Huawei-Leute, ja, und ja, so ist es, ne, wenn der Diktator, nein, wenn die demokratische Regierung der USA das sagt, dann dürfen natürlich auch keine Geschäfte mehr mit Huawei gemacht werden, ja. Und entsprechend, ja, wurde halt jetzt da reagiert und jetzt hat sich rausgestellt, dass es offenbar der Wahrheit entspricht, denn offiziell von Huawei bestätigt, ja, das nächste Flaggschiff Mate 30 Serie, damit auch das Mate 30 Pro, werden keine Google Apps enthalten und auch kein Play Store. Die Firma Huawei hat angekündigt, als Ersatz für Google Maps, Kalender, Drive, Google Assistant und Gmail eigene Software zur Verfügung zu stellen, ja, Apps, um diese Google Apps quasi zu ersetzen. Dabei werden eigene Entwicklungen eingesetzt, aber auch Third-Party-Entwicklungen, um hier quasi ein vollständig funktionsfähiges Gerät herauszubringen. Und ich finde das ehrlich gesagt, ich habe ja schon damit gerechnet. Ich finde es ein Hammer, ja, ein richtiger Böller, aber ich habe damit gerechnet und das würde mich keine Sekunde daran hindern, an Mate 30 zu kaufen. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie habe ich schon fast, finde ich es fast schon schade, dass ich mir jetzt erst vor kurzem das, das Honor View 20 gekauft habe. Schon würde ich mir jetzt richtig, würde ich mich richtig freuen auf das Mate 30 und würde mir das natürlich auch kaufen. Und geradezu als Zeichen, ja, zu setzen. Und ich hoffe, dass hier auch ein Zeichen gesetzt wird. Es ist unstrittig, dass es weniger verkauft wird als das Mate 20. Das dürfte klar sein, ja. Weil eben einige Leute sich davon abschrecken lassen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn in Europa ein Zeichen gesetzt werden würde, dass die Leute trotz diesem Ganzen das Gerät kaufen in so großen Stückzahlen, dass man sagen kann, okay, ja, es wird weniger verkauft, aber wisst ihr was, davon geht die Welt nicht unter, ja, und fertig. Und dann wäre hier ein gewichtiger Druckpunkt weg. Dann würde nämlich klar werden, ja, dass Huawei auch ohne USA seine Geräte verkaufen kann. Wunderbar. So sieht es aus. Und ja, man hat hier noch keine weiteren Informationen über die Apps, was das dann genau sein wird. Ich denke, da muss auch einige müssten da wahrscheinlich auch noch entwickelt werden. Habe aber keine Bedenken, dass das relativ schnell geht. Ich denke, auch im Hintergrund ist da schon einiges fertig. Ja, so der Ersatz für Google Maps könnte zum Beispiel wunderbar eine App sein, die mit OpenStreetMaps arbeitet. Ja. Und ich würde sagen, im Endeffekt kommt da vielleicht dann ein System raus, ja, was viele Leute, die, weil ich es ja immer wieder lese hier, nein, sie wollen keine Google-Apps und keine Google-Überwachung und hin und her, dass das vielleicht dann gerade ansprechend wäre bei Huawei, ja, weil das ein funktionierendes Android-System ist ohne Google, ja, also auch keine APIs und so weiter, das heißt, Google ist weg von dem System und trotzdem kann man es damit anfangen. Das wäre eine schöne Sache, meiner Meinung nach. Und Leute, vielleicht gibt es irgendwann mal hier die Möglichkeit, des Honor View 20, ja, dann zu wählen. Nein, ja, Android Update oder Android Update ohne Google. Ihr wisst, was ich dann auswählen werde. Ja. Nicht, weil Google, ich sag's immer wieder, Google tut mir fast schon leid, ja, Google kann da nichts dafür, aber es muss da ein Zeichen gesetzt werden und ja, so sieht's aus, wenn, ich habe es schon gesagt, wenn Google als, wenn Android als Druckmittel benutzt wird, dann, nee, ich nutze keine amerikanischen Waffen. Gut, AI Pocket Vision wird ausgeliefert demnächst von Huawei für Menschen mit Sehproblemen. Was ist das? Die haben ein System entwickelt, wenn ihr also zum Beispiel die Kamera nutzt, ja, und hält die Kamera hier, euer Display, dann zum Beispiel irgendwas, wo was Geschriebenes steht, dann liest euch das, euer Huawei-Gerät das vor, was da drauf steht, ja, kannst du übersetzen, und somit ist eben zum Beispiel für Leute, die sehr schlecht sehen können, ja, die können beispielsweise, so wie das hier im Video gezeigt, ein Demo-Video, eine Speisekarte beispielsweise, wo jetzt so sehr klein die Sachen sehr klein draufgeschrieben sind, ja, erstmal kann das vergrößert werden durch die mit einem Hochkontrast Auflösung, das heißt, der Kontrast wird geändert und auch nochmal sehr stark reingezoomt, sodass man das auch sehen kann unter Umständen, wenn man nicht so gute Augen hat. Und zusätzlich kann das Ganze dann eben vorgelesen werden, funktioniert momentan oder wird verfügbar sein in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch. Coole Geschichte, hilft Leuten mit Sehschwäche dann vielleicht hier etwas besser zurechtzukommen, wenn es eben mal wieder kritisch wird mit den Schriftgrößen. Sharp kommt wieder nach Europa, leider mit einem Gerät, das mich nicht von Socken haut. Ja. ich freue mich ja, wenn gerade Sharp habe ich sehr vermisst im deutschen Markt, weil Sharp hat in Japan einige gute Handys im Sortiment. Jetzt kommt hier das Sharp Aquos R3 nach Deutschland und ich bin leider nicht ganz so begeistert davon. Warum? Weil das wieder so ein Midrange-Gerät ist. Die zwei Notches stören mich noch nicht einmal so sehr wie jetzt der wie jetzt so manch andere das stören wird, weil okay, zwei Notches sind schon ziemlich heftig, einer oben, einer unten. Warum unten? Ja, Fingerabdruckscanner hätte man auch anders lösen können, wirklich. Aber okay, gut. Nein, was mich wiederum sehr stark stört, ist, dass hier zwar ein Snapdragon 855 eingesetzt wird, eine herkömmliche Dualkamera allerdings, ja. Display mag zwar gut sein mit 120 Hertz, aber dann sehen wir die anderen dann 6,2 Zoll, ja, auch das ist okay, ne? Aber dann fängt es an mit den Schwierigkeiten. Hier wird ein 20-Megapixel-Sensor verwendet, eine Dualkamera mit einem 12-Megapixel-Sensor. Das hört sich nicht so gut an. Die Historie, was Sharp anbetrifft mit den Kameras, ist auch nicht ganz so gut. Man darf also auch keine Wunder erwarten. Ne? Und der 3200 mAh Akku, gut, da holt man auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Aber was ich sehr, sehr schlimm finde, sehr, sehr schade finde, und damit gehen die den Weg von LG und Sony, 6 GB RAM mit 128 GB Speicher ist nicht mehr okay bei einem Gerät, das 730 Euro kosten wird. Nein, das ist leider ein ganz tiefer Griff ins Klo, meiner Meinung nach. Das kann man heutzutage nicht mehr bringen zu dem Preis. Da kriegt man für die Hälfte das Doppelte an Leistung. Geht einfach nicht, sorry. Das Asus ROG 2 Ultimate Edition mal zur Abwechslung mit vernünftigen Leistungsdaten. Ja. Ja, so sieht's aus. Das Gamer-Phone, da fühlt man sich dann als Gamer auch sicher genug, dass auch die Spiele, die noch nächstes Jahr rauskommen, vernünftig laufen werden. Ja. Snapdragon 855 Plus mit einem übertakteten Adreno 640 GPU. Yep, so sieht's aus. Übertaktet, cool. 12 GB RAM, ihr habt richtig gehört, 12 GB RAM. 1 Terabyte Speicher drin in der Ultimate Edition, ja. 6,59 Zoll Display, 48 Megapixel Kamera mit 13 Megapixel Dualcam, 24 Megapixel Frontfacing Kamera, 6000 mAh Akku mit 30 Watt Fast Charging, Android 9 ist von Werk aus drauf und 2 USB-C Ports, ihr habt richtig gehört, 2 USB-C Ports und ein Display Fingerprint Sensor. Damit ist man gut gerüstet für Gaming und braucht keine Angst mehr zu haben, dass einem die Leistungsdaten ausgehen. Ganz anders wieder Sony, ja, die ebenfalls mit ihrem neuen Flaggschiff mit 6 GB RAM natürlich das Ganze wieder in die Nessel setzen. Auch der 128 GB Storage ist einfach nicht okay für ein High-End-Gerät. 6,1 Zoll Display, gut, okay, geht noch. Ja, ein bisschen klein vielleicht für so ein Teil, aber es geht noch. Ist halt dem geschuldet, weil Sony da keine Notches macht. Stattdessen haben sie, wenn auch ein schmaler Bezel oben und ein noch schmalerer unten. Ja. Deswegen kann halt das Display nicht so groß werden, ohne dass man das Teil noch in den Händen halten kann. Ja. Oder so, damit man es noch in den Händen halten kann. Ja. Die Kamera, Triple-Lens-Kamera, und da verwundert mich das sehr, 12 Megapixel Primär, 12 Megapixel Telefoto mit zweifach optischem Zoom und 12 Megapixel Wide-Angle-Lens, also mehr als 12 Megapixel werdet ihr nicht bekommen. Auch da ist noch ein riesen Fragezeichen dran. Ja, okay, Sony hat's mit Kameras, natürlich, ganz klar, können sie das umsetzen, wird sich zeigen, hängt ja auch mit der Software zusammen. IP68, 3140 mAh Akku, von daher, das sogenannte Flaggschiff ist bei mir ein Midrange-Gerät. das vermutlich zu horrenden Preisen angeboten wird. Genau, vermutlich ist in etwa so um die 1000 Dollar, wenn ich mal sehe, das Xperia 1 kostet 950 Dollar. Also das Xperia 5, das jetzt eben rauskommt, Xperia 5 Kompakt, das wird sicherlich mindestens genauso teuer sein. Und damit ist das nicht mehr okay. Schade, schade, schade um Sony. Wie gesagt, ich warte auch immer wieder auf ein Sony-Gerät, was vernünftig ist. Naja. LG hingegen hat mit dem G8X durchaus etwas auf den Markt gebracht, was mich wieder interessiert hat. Ja. Nicht unbedingt jetzt so sehr von den Leistungsdaten. Da muss ich sagen, ja, okay, ist in Ordnung. Ja, soll ja auch nicht das absolute Flaggschiff darstellen von denen. Von daher, das muss man natürlich auch sehen. Das muss man auch mit einberechnen. Ja. Ja, okay. Aber das Teil, und das, da liegt halt der Fokus drauf, hat zwei Displays. Genau, es ist ein Folding Phone, anders als jetzt zum Beispiel dieses diese Versuche von Samsung beispielsweise, ja. Hier das so ein Display da zu machen, dass man klappt, hat man hier eben zwei Displays, die man zusammenklappen kann. Und damit hat man doppelter Anzeigeplatz, ja. Aber umgeht eben diese schwierigen Probleme beim Falten von den Displays. Das heißt, das ist ein normales Display in der gewohnten, oder zwei normale Displays in der gewohnten Qualität und fertig, ja. Und damit kann man wirklich was anfangen, ja. Man kann mehrere Apps gleichzeitig nutzen, ja, oder wenn möglich zum Beispiel auch den Bildschirm aufteilen bei einer App. Zum Beispiel bei Texteingaben ist die Tastatur unten, während die wegen das normale Bild komplett oben zu sehen ist, ja. Aber wie gesagt, schon alleine deswegen, dass man zwei Apps nebeneinander laufen lassen kann, ist einfach fantastisch, ja. Denn damit kann man einiges mehr machen, was man eben mit dem Smartphone nur umständlicherweise machen kann. Beispielsweise, wenn man eben auf einer Seite von mir aus bei Google Maps was gucken will, gleichzeitig auf der anderen Seite aber dann auch was schreiben möchte, Nachricht schreiben möchte zum Beispiel, ja. Oder wenn man jetzt eine App offen hat und will was nachschlagen im Internet, ja, dann kann man das auf der einen Seite kann man einen Browser öffnen, während auf der anderen Seite eben die App ganz normal weiterläuft und so weiter und so weiter. Also ich finde es schon nicht schlecht, auch für die Gamer ist das durchaus nutzbar, ja, hier auf dem einen Display läuft das Spiel und trotzdem kann man das Chat Programm beispielsweise auf dem anderen Display noch aufhaben. Super Sache meiner Meinung nach. Ja, es wird auch nicht so teuer sein wie eben so ein Folding Phone, ne? Man schätzt, dass es so zwischen, also so um die 850 Dollar kosten würde, ja. Damit ist es ein durchaus vernünftiger Preis und ja, hat was. Ja. Ich bin richtig begeistert von dieser Idee, warum denn nicht, ja. Ich weiß, nicht alle werden von dieser Idee begeistert sein, aber mit zwei 6,4 Zoll OLED-Displays, das ist doch nicht übel. Und ich hätte da eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, denn der Screen Space ist bei mir immer knapp. Bei allen Sachen, was ich mache, also Gestensteuerung, Gestensteuerung und hier, ich habe ja so ein Punch-Out-Hole, das ist also auch okay, dieses Punch-Display, ja, Punch-Hole-Display nennt sich das genau, und trotzdem reicht mir der Bildschirmplatz einfach nicht aus, ja, ganz einfach, vor allem im Landscape-Modus nicht. Und deswegen finde ich sowas ganz, ganz cool. Nubia Red Magic 3S ist fulminant, was ein Hammerteil mit dem 850 Plus Prozessor, 5000 mAh Akku, ja auch hier mehr auf Gamer ausgelegt, aber was für Gamer gut ist, ist für normale Anwender auf jeden Fall nicht schlecht, 6,65 Zoll FHD AMOLED Display mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, das ist irre, muss ich sagen, ja. Also die Leistungsdaten sind auch hier wirklich phänomenal gut und die Leistungsdaten ebenso, die Benchmarks sind ganz, ganz weit vorne mit dabei, ja. 510.000 Points auf AnTuTu, das haut schon ja, so die Großen weg vom Fenster. Ich meine sogar, dass es S10 Plus und, weggehauen wird davon, zwar locker, wenn ich das richtig sehe, genau. Kommt mit in zwei Versionen, einmal mit 8 GB, einmal mit 12 GB RAM, 128 GB, 256 GB Storage mit UFS 3.0. Damit hat man auch genug Power, genug Platz. Die große Version mit 12 GB, 256 GB Speicher kostet, haltet euch fest, $532 nur. Und dann seht ihr mal, wie soll denn da ein Sharp-Gerät mit der Hälfte an Leistungsdaten, im wahrsten Sinne des Wortes Hälfte der Leistungsdaten, Hälfte des Speicher, Hälfte Hauptspeicher, RAM, ja, wie sollen die da noch mithalten mit 759 oder was das war, ja, teurer als das hier, geht gar nicht. Und da sieht man, wo der Battle den Most holt, zum Donner. So, FX-Tech Pro 1 ist ein alternatives Phone mit Ausziehtastatur, ja, soll ja immer noch Leute geben, die eine Hardware-Tastatur wollen, ehrlich gesagt, ich habe auch immer noch manchmal so das Bedürfnis, ach, hätte ich doch jetzt eine Hardware-Tastatur, ja, aber ich habe mich eigentlich an die Screen-Tastaturen schon ganz gut gewöhnt. Dennoch ist das eine ganz interessante Geschichte, also hier, man slidet das Keyboard quasi raus und hat dann ein angewinkeltes Display, wo man dann eben besonders gut im, oder eigentlich nur im Landscape-Modus nutzen kann, dafür wird auch keine Tastatur eingeblendet, ganz cool, dafür kommt es leider mit einem betagten Prozessor, Snapdragon 835, nur 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Normalspeicher, immerhin kann man eine Micro-SD-Karte bis 2 TB reinmachen, aber trotzdem nur mittelmäßig von den Daten her, ganz klar. Auch die Hauptkamera, 12 Megapixel Weitwinkel mit 5 Megapixel Tiefensensor ist, also nein, am unteren Ende heutzutage, geht einfach so nicht. Also es wird kein Kamera-Handy sein, hier liegt eindeutig der Schwerpunkt auf Tippen, das heißt Chatten, Internet surfen und so weiter, aber jetzt sicherlich nicht in höheren oder mit höheren Leistungsdaten irgendwas machen. Aktuelle Spiele werden da schon wieder schwer innerhalb kurzer Zeit. Ist nicht so optimal. Der Preis wird sich zeigen. Ich habe leider noch keinen Preis drin. Ich denke auch, damit wird alles stehen oder fallen. Wenn es zu einem günstigen Kampfpreis angeboten wird, dann mag das wirklich seine Abnehmer finden. Man darf es aber auch noch bezweifeln, denn es ist unklar, wer hinten dran steht. Deswegen bleibt zwar die Hoffnung, aber normalerweise sind solche Spezialgeräte dann doch eher teurer. Ja, man sieht es leider auch an solchen Spezialkonstruktionen wie eben das Fairphone 3. Leider. Aber mal sehen, sobald der Preis bekannt ist, werde ich das auch noch sagen. So, und jetzt noch die letzte News für heute. Lenovo Yoga Smart Tab, Smart Tab M8 und Smart Display 7 sind vorgestellt worden. Ungewöhnliches Line-Up, muss ich sagen. Gut, von den Smart Tabs, da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die sind ziemlich robust, schöne Bauform wie immer. Also da hat sich nicht viel geändert, aber die Leistungsdaten wurden da eben durchaus erhöht. Hat jetzt JBL Hi-Fi Lautsprecher drin, 10 Zoll Full HD Display. Moment. Ja, der Amazon Echo, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ne? Der Assistant ist mit drin, ja, integriert statt eben dem Google Assistant, auch nicht schlecht. Ja. Und das sieht gut aus. Es gibt auch ein für das Smart Tab M8 hingegen. Das ist ein bisschen anders als diese Yoga Smart Tabs geformt. Ja. Das gibt es mit einem Dock. Das ist mehr so ein normales Tablet, ja, und diesen schönen Griff unten dran, ja. Das kommt für nur 149 Euro in den Handel, also dürft ihr keine Mega-Ausstattung erwarten, ja. Ehrlich gesagt, ich frage mich auch immer noch, wo bei diesem M8 da die Anwendungsmöglichkeit ist für Games. Ist es wohl nicht ganz ausreichend stark genug als vielleicht als Smart-Display, aber da hat man ja jetzt was anderes, ja, das ist ein bisschen komisch, also irgendwie hat das Smart-Tab M8 und das Smart-Display tun sich irgendwie gegenseitig Konkurrenz machen, meiner Meinung nach, weil für viel mehr kann man das auch nicht mehr einsetzen, was man aber auch, wie gesagt, beim Preis sehen kann. Anders eben mit den Yoga-Tablets, die sind leistungsmäßig durchaus noch okay. Das Smart-Tab kostet übrigens ein bisschen mehr, das kostet 299 Euro und erscheint nächsten Monat, und nächsten Monat, genau. Das Smart Display hingegen mit 7 Zoll Display, 8 Zoll und 10 Zoll Version gibt es ab 129. Front-facing linker und rechter Lautsprecher für richtig Stereo-Sound, ja, und das sieht mir halt auch so ein bisschen aus wie so ein Amazon Echo Show, ja, wenn man so will, mit einem etwas komischen Fuß. Mehr ist noch nicht bekannt, wenn es mehr davon gibt, werde ich sicherlich auch noch sagen. Wie gesagt, also Top-High-End-Geräte dürft ihr jetzt hier nicht erwarten. Das wäre nicht das, was die Lenovo Smart Tabs und Yoga Tabs momentan so waren bisher. Okay, dann gehe ich jetzt schnell zu den Community-Sachen. Ich befürchte ja, dass es heute wieder sehr langer Netcast wird. Zunächst mal, Moment, das ist mal, ach, ich glaube, ich mache das einfach durcheinander. Genau, Gesten statt Buttons. Da war einiges in Bewegung momentan. Und zwar vom Andy, der hat auf Gestenbedienung umgestellt, als das Android 10 kam. Ja, und damit können wir auch gleich das nächste Thema abhaken. Ja, Android 10 ist bereits bei einigen Pixel-Geräten in Deutschland eingetroffen, ja, und der Andi hat das gleich dann eben mal probiert mit diesen Gestenbedienungen und war jetzt nicht unbedingt so 100% zufrieden. Zum Beispiel kam dann, man kann jetzt nicht mehr von links nach rechts swipen, um das Hamburger-Menü zu öffnen, da kommt man zurück, man muss jetzt auf das Hamburger Menü links oben links tippen, wie oben bereits genannt, eine iOSisierung der schlechten Habits. Ja, also es kommen noch einige andere Sachen dazu, aber da muss ich sagen, die Gestenbedienung von Android, also von Stock Android, hat ja schon herbe Kritik einstecken müssen. Die hätten sich sollen mal das angucken, wie das bei Your Way in Honor funktioniert. Die haben das fantastisch gelöst. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Das geht alles wunderbar intuitiv auch, und auch das Sliden von Seitenmenüs geht ganz einfach. Oben ist ein Bereich, auf dem ihr, wenn ihr links oder rechts swipet, keine Zurückgesten ausführen könnt, sondern da könnt ihr dann das Menü reinziehen. Der Bereich ist auch noch so groß, dass man es komfortabel erreichen kann. Ja? Und so im die Zurückgeste, ja, die ist dann mehr im unteren Bereich angesiedelt, bis zum mittleren Bereich. Ja? Und damit kann man die Funktion ganz normal bedienen, richtig gut. Auch das Einblenden von der Taskliste ist super easy, und auch das Umschalten von Programm zu Programm. Auch schön ist, die Einhandbedienung kann gut eingeschaltet werden, indem man einfach so von links oder rechts unten in Richtung Mitte swiped einmal und dann wird das Display quasi verkleinert und an die Seite geholt, sodass man das dann einfach mit dem Daumen locker bedienen kann, ohne dass man sich Finger abbrechen muss. Und das Ganze kann man dann auch schnell wieder zurückändern. Also da ist es um einiges besser. Von daher, ja, die hätten sich soll das mal bei Huawei angucken. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das patentiert ist. Oder es ist patentiert und Google wollte es nicht riskieren. Ja, das habe ich auch hier so geschrieben. Und ja, okay. Was war noch? Google und der neue Kurs. Das war auch Thema. Und zwar der Alexander hat es auf den Punkt gebracht quasi, nachdem es hier schon wegen den Dateizugriffen über die Google API ging, ja, vom Chris, hat gesagt, okay, der Solid Explorer nutzt die neue API schon, ja, aber das ist nicht die Lösung. Wenn man den Zugriff auf das Filesystem nur noch über die Google API machen kann, ist das eine massive Einschränkung und von freien Betriebssystemen kann da keine Rede mehr sein. Ich meine, da hat jeder seinen eigenen Explorer, logisch, ich will zum Beispiel jetzt den Mix Explorer nehmen und nichts anderes, ganz klar. Generell, wenn man eine API braucht, die übrigens auch schon angekündigt ist, dass die in Android 11 nochmal drastisch verschärft wird, da muss ich sagen, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich will Filezugriff haben, richtiger Dateizugriff. Es ist eine Grundfunktion, die brauche ich, ansonsten ist Android kein System mehr für mich. Sorry. Und der Alexander hat dazu auch geschrieben, ich habe es vor einem halben Jahr schon mal geschrieben, das ist AI Android, nicht Artificial Intelligence, sondern Apple-inspired Android. Bald gibt es vielleicht auch keine Custom Launcher mehr. Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Widgets scheinen bei Google bereits jetzt nicht mehr zu interessieren, wie man bei YouTube Music sieht. Vielleicht werden die ja auch komplett abgeschafft. Aber ich sehe es positiv, wenn Android immer schlechter wird, wird das iPhone immer mehr eine valide Option für mich, da dies dann auch keinen Nachteil mehr darstellt. Ja, und in der Tat, ja. Ich kann heutzutage, ich habe früher Dutzende von Argumente gehabt, ja, um dem armen Apple-User zu sagen, wie beschissen schlecht sein iOS ist. Diese Argumente sind nacheinander mir im Hals stecken geblieben und heutzutage wüsste ich eigentlich schon gar nicht mehr, was ich eigentlich noch sagen sollte. Offenes System, der lacht mich aus. Ja. Wie Sachen so gehandelt werden, Design sehen fast gleich aus. Die Widgets tatsächlich gibt es offenbar Intentionen, Widgets abzuschaffen. Und Custom Launcher soll es unter Android 11 tatsächlich nicht mehr geben. Wenn da nicht nochmal krass was geändert wird, dann ist es vorbei mit alternativen Launchern auf Android 11. Ne? So sieht's aus. Also, mein lieber Hacksangsverein, das wird noch eine heftige Geschichte werden. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt und ich wäre wirklich traurig und sauer, wenn ich nicht die Alternative schon vor meinen Augen hätte. Huawei mit Harmony OS. Ich glaube, das wird noch eine interessante Alternative werden. Ja, EU und Huawei gegen das US-Monopol. Ja, träumen darf man ja noch, ne? Wer hat es geschrieben? Moment mal. Der Chris hat es geschrieben, hat einen Link gepostet, ja, zu einem Ding, dass die Huawei sich halt jetzt hier Unterstützung sucht im Kampf gegen den US-Bann, ja, und mit Europa ein Joint Venture gründen will, um ein eigenes Ökosystem sozusagen auf die Beine zu stellen, ja, damit man unabhängiger wird von den USA. Ja, ich meine, das wäre eine schöne Sache, aber ich glaube, die EU hat nicht den Arsch in der Hose dafür. Ja, die jammern doch und auch bei uns. Jetzt habe ich heute zum Beispiel da gelesen, Grünenpolitiker, so schade, dass die Grünen gerade ihr Image von einer modernen, technikverstehenden Partei, ja, gerade wieder durch so eine Aussage dann in über den Jordan kippt, ja, Happiger oder heißt der, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung, hat dann tatsächlich gesagt, man sollte Huawei ausschließen von der 5G, von der 5G-Netzgestaltung. Wer sowas sagt, der hat keine Ahnung, wie das so funktioniert in der Welt, ne? Und da frage ich dann auch immer wieder mich, ob da nicht wieder so eine US-Hörigkeit da ansteht. Ja, sorry, Leute, entscheidet euch mal. Entweder ihr entscheidet euch für das faschistische USA, ja, oder für die Hightech der nächsten 100 Jahre. Könnt ihr euch dann mal langsam mal entscheiden, auf was für ein Schiff ihr euch begeben wollt, ne? Okay, wie auch immer, ne? Da wird ja auch beim 5G-Ausbau gejammert wegen Huawei und so weiter. Ne? Ich meine, wäre schön, Europa und Huawei, klar, das dynamische Duo, warum nicht? Aber das könnte der Anfang was ganz Großem sein, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht momentan, weil, also Frankreichs würde ich noch eher zutrauen, ja, aber es. Merkel-Deutschland, ich weiß ja nicht, ne? Also. Wenn da der von Übersee eine Anweisung kommt, ne, dann wird schön das gemacht, was man sagt. Ne? Ja. So habe ich jedenfalls immer das Gefühl, weil eigene Entscheidungen kann man ja offenbar nicht mehr treffen hier. So, genug mit der Politik. Hi-Fi Barry mit dem Raspi auf High-End Safari, High-End Audio Safari, genau. Das war noch etwas, was, wer hat das gepostet, wer war das, was, wie, es ging da hin und her wegen den Smart Speakern auch und der entsprechenden Soundqualität bei diesen Geräten und irgendjemand hat dann etwas gepostet hier. Sakrament? Wo ist denn das? Ah ja, genau, hier der Andi hat es gepostet. Um das Thema alte Stereoanlage und Wi-Fi-Zuspielen nochmal aufzuwärmen, findet diese Projekte mit Aufsatz für den Raspi recht interessant. Ich habe den Artikel dann auch tatsächlich verlinkt in den Shownotes. Zuletzt gehört im Freak Show Podcast. Du brauchst nicht abzuhauen, deswegen muss ich mir auch mal reinziehen, weil das hört sich wirklich gut an hier. Da Hi-Fi Barry, diese Funktion oder diese, ich will mal sagen, wie man seinen Lautsprecher hier oder die alte Stereoanlage eben nochmal zu neuen Höhen verhelfen kann, finde ich gar nicht schlecht. Der Raspberry ist ja auch günstig zu bekommen und ist ziemlich flexibel, offenes System, warum nicht? Ja, ich muss mir das Ganze nochmal angucken. Ich habe nur flüchtig drüber geguckt, ob es wirklich den Aufwand quasi lohnt und wie dann im Endeffekt auch der Strombedarf ist. Wobei ich beim Raspi eigentlich noch glaube, dass der sich vom Strombedarf doch noch einiges zurückhält. Kann man, glaube ich, auch über ein USB-Netzteil mit Strom versorgen und von daher, ja, alles wunderbar eigentlich, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich muss da nochmal genau gucken, wie hoch da der Aufwand ist, ob sich das dann tatsächlich rentiert oder nicht. Gut, das war's dann auch mit den Shownotes, dann komme ich jetzt nochmal schnell zur App der Woche. Eine absolute irre App, von der ich wirklich zweigeteilt bin, ja, die eine Seite in mir sagt, ja geil, das Ding, das ist ja Wahnsinn, das macht voll Spaß. Auf der anderen Seite, ein anderer Teil, sagt mir das andere Menschen hier, ne, auf der Schule, das sagt, das darfst nicht benutzen. Das ist eine Vergewaltigung einer der besten Strategiespiele, die es jemals auf diesem Planeten gab. Das darf man nicht benutzen, das ist unglaublich, ein Affront. Ja. Was ist es? Es nennt sich Chessbloat. Und in einer unglaublich infamen Weise werden die Schachregeln da komplett über den Haufen geworfen. Ja. Eigentlich mit nur einer Änderung, aber die Änderung ist so massiv, dass man sich die Haare raufen könnte. Ja. Also, Schachspielen, wenn ihr Schach spielen könnt, ist das absolut von Vorteil. Denn diese Regeln zählen erstmal. Ja, alles Mögliche, ja, Springer, Läufer und so weiter. Nur, wenn ihr so eine Partie startet, auf einmal seht ihr, was ist denn mit diesen verdammten Figuren los? die stehen ja gar nicht regelkonform in der Aufstellung. Was soll das? Der Turm irgendwo vorne in der ersten Reihe, ja, die Bauern hinten, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn ihr dann so spielt, wird es eigentlich schnell klar, was da los ist. Die Zugregeln sind identisch, aber wenn ihr einen Stein vom Gegner schlägt, dann ist nicht nur der weg, sondern alle, die in einer horizontalen oder vertikalen Linie zu dem geschlagenen Objekt stehen. Alle, inklusive eurer eigenen. Also überlegt ganz genau, ob ihr einen Stein von einem Gegner schlagen wollt oder nicht, denn ihr könntet euch damit selbst kaputt machen. Ja. Außer der König ist in der Reihe, in der das Ereignis stattfindet, also Schlagen der Figur, dann ist es nur ein ganz normaler Schachzug. Diese einfache Regelung, ja, macht aus einem klassischen Schachspiel eine irre Wahnsinnsveranstaltung. Ja. Und wie gesagt, da ist der Schachspieler in mir, der sagt, okay, das gibt's doch nicht. Schach, wo die Figuren irgendwie komisch aufgestellt sind, 2 oder 3 Damen im Spiel, was ist hier los? Ja. Und dann diese Regelung mit dem mit diesem grafischen Effekt, der dann alle Steine aufpoppt, ja, der tatsächlich hier in dieser Reihe der Schlangensteine steht. Unfassbar. Und trotzdem macht das Spaß. Und zwar riesigen Spaß. Man kann Multiplayer-Spiele machen, man kann wie so eine Storyline spielen, man kann eigene Spiel Szenen kreieren, die ihr dann spielen könnt, auch mit Kumpels spielen könnt, ja, und eine unglaubliche Levelzahl ist da schon mit drin. Es ist irre. Und das macht das alles sehr, sehr interessant und auch irgendwie, so ist mir es jedenfalls gegangen, macht es sofort süchtig, man kann kaum noch aufhören, ja. Dieses irre Ding. Der Computer spielt übrigens gar nicht so schlecht, ja, und man muss wirklich um Ecken denken, ja, um die neuen Regeln hier reinzubekommen. Ja. Irre. Und das Ganze gibt es auch noch free to play. Man kann hier natürlich in-app Sachen kaufen. ich muss gerade mal starten schnell. Was da geht. Ich glaube, das ist sogar, ja, das ist sogar tatsächlich, also so eine Spende-Sache. Also ihr könnt das wirklich spielen, einfach so, Wahnsinn. Ihr könnt aber dann auch zum Beispiel 1,19 Euro, 2,39 Euro oder 3,59 Euro spenden. Ja, und das ist eigentlich eine faire Geschichte, ja, Wahnsinn. Man kann übrigens auch die Farben von dem ganzen Spielbrett ändern, sodass, ja, auch wenn ihr lieber Dark Themes bevorzugt, ja, könnt ihr auch nutzen. Ich habe hier natürlich ein schönes helles Thema eingestellt, das ist ja wohl klar, ne? Übrigens, die Änderungen, die ihr habt, wenn ihr spendet, gibt es hier meines Wissens nur eine. Und zwar, wenn ihr habt so Undos, also Zurücknehmen von Zügen. Ja, das geht hier. Wenn ihr unendlich Undos haben wollt, dann könnt ihr jetzt 2,39 Euro spenden und dann, ja, hat sich die Sache erledigt. Aber ansonsten, ja, müsst ihr das nicht. Wahnsinn, irre, verrückt. Ich flipp aus. Das gefällt mir einfach wirklich, muss ich schon sagen. Obwohl, ja, wie gesagt, darf einem das wirklich gefallen als Schachfan? Ich weiß nicht, ich bin so zwiegespalten. Ich drehe durch. Deswegen lasse ich das jetzt auch und sage hier nochmal, das ist die App der Woche, der absolute Hammer, Chessbloat. Aus Spanien kommt übrigens das Game. Richtig lustig. Jupp.